wunderbar. Du tanzt jetzt den Limbo und ich kipp dann noch ein Drink. Und plötzlich wolltest du abhauen, sagtest mir adieu. An der Tür, da stand ein Typ rum und er sah mich grinsend an. Mit Heinz, der warf mich raus. Ich wachte auf im Müll. Der See war fast mein Ende, leider viel zu kalt. Na gut, ich werde anders, alles anders tun. Jawohl, ich ändere mich. Klamotten und der Typ sieht zu.